Wald, dort wo die Trottel singt und im Gebüsch das muntere Rehlein springt. Buttern und Fichten stehen am Waldessaum, verliebt ich meiner Jugend schönsten Traum. Buttern und Fichten stehen am Waldessaum, verliebt ich meiner Jugend schönsten Traum. Das Rehlein trank wohl aus dem klaren Bach, in das der Kuckuck aus dem Walde lacht. Zielt schon der Jäger hinter einem Baum, das war des Rehleins letzter Lebenstraum. Zielt schon der Jäger hinter einem Baum, das war des Rehleins letzter Lebenstraum. Die Jugendjahre sind schon längst entflohen, die ich verlebt als junger Weidmannssohn. Er nahm die Büchse, schlug sie an ein Baum und sprach, das Leben ist ja nur ein Traum. Er nahm die Büchse, schlug sie an ein Baum und sprach, das Leben ist ja nur ein Traum. Das Leben ist ja nur ein Traum.